Der Wagen ist doch vor der Tür, Franziska. Meinen Fächer. Wohin, mein Fräulein? Aus, Herr Major. Ich errate, warum Sie sich nochmals hier bemüht haben, mir auch meinen Ring wiederzugeben. Wohl, Herr Major, haben Sie nur die Güte, ihn der Franziska einzuhändigen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Mein Fräulein, ach, was habe ich erfahren, mein Fräulein? Ich war so vieler Liebe nicht wert. So, Franziska, du hast dem Herrn Major alles entdeckt. Zürnen Sie nicht auf mich, mein Fräulein. Ich bin kein Verräter. Sie haben um mich in den Augen der Welt viel verloren, aber nicht in meinen. In meinen Augen haben Sie unendlich durch diesen Verlust gewonnen. Sie fanden mich selbst unglücklich und Sie wollten Unglück nicht mit Unglück häufen. Sie konnten nicht vermuten, wie sehr mich Ihr Unglück über das meinige hinaussetzen würde. Alles recht gut, Herr Major, aber es ist nun einmal geschehen. Ich habe Sie Ihrer Verbindlichkeit erlassen. Sie haben durch Zurücknehmung des Ringes... In nichts gewilligt. Hier, empfangen Sie es zum zweiten Mal, das Unterpfand meiner Treue. Ich diesen Ring wiedernehmen? Diesen Ring? Ja, liebste Mina, ja. Was muten Sie mir zu? Diesen Ring? Diesen Ring nahmen Sie das erste Mal aus meiner Hand, als unser beider Umstände einander gleich und glücklich waren. Sie sind nicht mehr glücklich, aber wiederum einander gleich. Gleichheit ist immer das festeste Band der Liebe. Erlauben Sie, liebste Minna. Wie mit Gewalt, Herr Major? Nein, da ist keine Gewalt in der Welt, die mich zwingen soll, diesen Ring wieder anzunehmen. Meinen Sie etwa, dass es mir an einem Ringe fehlt? Sie sehen ja wohl, dass ich hier noch einen habe, der Ihrem nicht das Geringste nachgibt. Wenn er es noch nicht merkt. Was ist das? Ich sehe das, Fräulein von Barnhelm, aber ich höre es nicht. Sie zieren sich, mein Fräulein. Vergeben Sie, dass ich Ihnen dieses Wort nachbrauche. Hat Sie dieses Wort beleidigt, Herr Major? Es hat mir wehgetan. Das sollte es nicht, Tellheim. Verzeihen Sie mir, Tellheim. Dieser vertrauliche Ton sagt mir, dass Sie mich noch lieben. Minna! Bald wäre der Spaß auch zu weit gegangen. Ohne dich in unser Spiel zu mengen, Franziska, wenn ich bitten darf. Noch nicht genug. Ja, ich liebe Sie noch, Tellheim. Ich liebe Sie noch. Aber dem ungeachtet... Nicht weiter, liebste Minna, nicht weiter! Dem ungeachtet, umso viel mehr werde ich dieses nimmermehr geschehen lassen. Nimmermehr. Wo denken Sie hin, Herr Major? Ich meinte, Sie hätten an Ihrem eigenen Unglücke genug... Sie müssen hierbleiben. Sie müssen sich die allervollständigste Genugtuung ertrotzen. Ich weiß in der Geschwindigkeit kein anderes Wort. Ertrotzen. Und sollte Sie auch das äußerste Elend vor den Augen Ihrer Verleumder darüber verzehren. Ach, so dachte ich, so sprach ich, als ich nicht wusste, was ich dachte und sprach. Der Trieb der Selbsterhaltung erwacht, da ich etwas Kostbareres zu erhalten habe als mich und es durch mich zu erhalten habe. Durch mich, Minna, verlieren Sie Freunde und Anverwandte, Vermögen und Vaterland. Durch mich, in mir, müssen Sie alles dieses wiederfinden. Nichts soll mich hier länger halten. Von diesem Augenblick an will ich dem Unrechte, das mir hier widerfährt, nichts als Verachtung entgegensetzen. Ist dieses Land die Welt? Geht hier allein die Sonne auf? Folgen Sie mir nun getrost, liebste Minna. Es soll uns an nichts fehlen.